Meine lieben, goldigen, bezaubernden, reizenden, temperamentvollen, entzückenden, frigidären, porösen Mondaminen-Damen und jene Zwangsverschleppte, welche vom Schicksal begnadet sind, sie ernähren und ausführen zu dürfen. Ich bin kein Freund von vielen Worten. Bin hergekommen nach Berlin, um hier den Frühling einzuläuten und hoffentlich wird es so nett wie Sonntagnachmittag. Da war hier was los, sowas von Begeisterung, da waren sie allerdings nicht da, also sowas. Da vorne an der Ecke saß eine Dame, die träumte scheinbar vom sonnigen Süden. Sie machte mit der Haarnadel eine Mittelohrreise. Über Schmalzhausen nach Knorpeldorf. Da saß ein Generaldirektor mit seiner Büroklammer, machte Überstunden und ganz vorn saß eine Dame, es war wohl eine Postbeamtin. Sie hatte den Schalter weit geöffnet, sodass man rechts und links die Hilfsassistenten bewundern konnte. Ich dachte schon, es gab schlechtes Wetter, die Berge waren so nah. Also trug einen Pullover aus Echt Camela, man konnte noch sehen, wo die Höcker gesessen hatten. Und die hatte sich so ein paar Millionärsratten umgehängt, also Nerze. Und ja, es kann auch Kaninchen gewesen sein, auf Nerz gequält. Also die hatte ihren Mann einen Zettel auf den Tisch gelegt. Otto, dein Essen steht im Kochbuch, Seite 14. So, ich bin kein Freund von vielen Worten und ich möchte etwas sagen, meine Herrschaften, den Ledigen sowohl wie den Erledigten, also auch den Junggesellen, denn Junggesellen sind ja Standesamtflüchtlinge. Das sind erotische Widerstandskämpfer. Also, das sind die Spitzbuben, die nicht heiraten und sich trotzdem vermehren. Also, wie sie das machen, weiß ich. Nein, Herr Schaff, es sollte ja heute Nachmittag eine Familienfeier werden. Schauen Sie, und Familie wird ja groß geschrieben bei uns. Das schönste Familienfest ist ja Weihnachten, wenn uns die lieben Verwandten alle besuchen. Verwandte sind ja wie Salzsäure, also Salzsäure frisst sich überall durch. Also wir hatten ja neulich Familientag, habe ich meinen Onkel Willi kennengelernt. Onkel Willi ist beim Gericht als Angeklagter. Also wegen Amtsanmaßung bei der Post. Wissen Sie, was der gemacht hat? Er hat nachts die Schließfächer bei der Post als Hotelzimmer an Lilliputaner vermietet. Was sagen? Dann mein Onkel Eduard, der stammt aus Landsberg an der Warze und der wohnt jetzt in der Lüneburger Heide, wo sie vorhin Sommer Messer und Gabel eingeführt haben. Also, tolle Gegend ist das, da fahren sogar die Zigeuner schneller. Neulich ist in einem Zigeunerwagen ein kleiner Junge zur Welt gekommen und da hatte der eine Faust. Da ist der Zigeuner zum Arzt gefahren und als er die Faust aufmacht, was war drin? Der Ring von der Hebamme, was sagt? Lachen Sie nur, lachen verjüngt. Wer ja als Großmutter reingekommen ist, geht als Teenager wieder nach Hause. Ne? Ja, zumindest als Teenager. Spätlese, wir wollen es nicht gleich übertreiben. Und vor allen Dingen, meine Damen, Lachen macht schlank. Wir haben da nur noch zwei Sorgen bei uns. Wo finde ich eine Parklücke und wie nehme ich ab? Leben Sie nach dem Motto, sei schlank durch Schlagsahne. Immer rein in die Figur. Vollschlank sein ist ein äußeres Zeichen von innerem Wohlstand. Glauben Sie es mir. Meine Herren, ich warne Sie, in jeder bundesdeutschen Familie kommt die Schicksalsstunde. Sonnabends abends, wenn die Mutti das Badewasser in die Wanne lässt und der Papa steht schon wartend daneben, das ist ja ein Anblick. Das also, Emil, ich kann mir nicht helfen. Du siehst nicht aus wie Paris. Kennen Sie Paris? Das ist der Götterlümmel aus Griechenland. Also, der Kollege vom Gottvater Zeus. Nicht Heus, das war ja der letzte der sieben Schwaben. Also jetzt haben wir ja den grünen Heinrich, also vom Humanismus zum Humus. Sehen Sie, es ist ja so, auch Eisenhower seine Zeit war ja am 24. Januar vorbei. Er hat zu seinem Nachfolger Kennedy gesagt, lieber junger Freund, ich habe nur eine Sorge und lassen Sie sich nicht einwickeln von den Russen. Worauf der gesagt hat, haben Sie keine Angst, Mr. Eisenhower, mein Name sagte schon, ich kenne die. Also Emil, du siehst nicht aus wie Paris, sondern wie ein Prellbock auf einem Abstellgleis. Emil, wir müssen abnehmen. Und meine Herren, wenn eine Frau sagt, wir müssen, dann meint sie mit dem Wort wir zwei Personen. Bei uns Männer ist das ja anders. Seien wir ehrlich, wenn ein Mann nach Hause kommt, sagt Anna, so geht es nicht weiter, wir müssen sparen. Da meint er mit dem Wir seine Frau. Und wenn er sagt, Anna, wir können ja nicht immer zu nur ackern, ackern, ackern, wir müssen uns auch mal was gönnen. Da meint er mit dem Wir sich. Sehen Sie es? Und eines Tages geht's dann los, da beginnt so eine Saftkur. Aber sobald die ersten Sorgenfalten im Bauch erscheinen, wird der Alte bissig. Da der Emma, du kannst so leicht werden, wie du willst. Ich glaube, ein Engel wirst du trotzdem nicht. Gestern hat einer an so eine Pillenfabrik geschrieben. Lieber Herr Direktor, ich möchte mich bedanken. Meine Frau hat in den ersten 3 Wochen jede Woche 7 Pfund abgenommen. Seit 8 Tagen ist sie ganz verschwunden. Ihr dankbarer August Müller. Meine lieben Berliner und verehrte Spandauer, was haben wir mit durchgemacht in der Zeit, als es bei uns statt was zu essen Kalorien gegeben hat? Ja, also wenn man damals auf der Bühne stand, da mochte man nicht mehr runtergucken. Die Leute waren alle so mager, man bekam direkt Sodbrennen. Also ich kann mich erinnern, da haben sie mal eines Tages aus Versehen eine Frau an den Garderobenhaken gehängt und der Mantel kam reinmarschiert. Das ist gar nicht mehr. Ja, bis das Pferdefleisch kam, da ging es ja im Trab aufwärts. Und in Hamburg haben sie damals sogar Pferdefleisch ins Brot gebacken. Schneide ein Brot an, das ganze Brot ein Schimmel. Also hören Sie mal. Da haben sie Sachen abgespielt, die sind gar nicht rausgekommen. Ich habe mal während der 111. Zuteilungsperiode kurz vorm Überkochen in Manhattan am Main, also in Frankfurt, wo die Rosemarie gelebt hat, die motorisierte Lustrakete, da habe ich die blond getrimmte SL-Kurtisane, da habe ich in einer Zeitung eine Annonce gelesen, soweit hatten sie uns schon mal, mach es heute nicht mehr sagen. Konsumier. Alte Frau zum Kochen gesucht. Was? Sobald man auf der Straße war, stand man praktisch schon mit einem Fuß im Kessel. Mir ist ja vor dem Monat ein Ding passiert, konsumier. Ich fahre durch eine Straße, es war überall Halteverbot und es war 6:03. Ich denke, na, in diesem Moment wird wohl keiner kommen. Ich mit der Karre an den Bordstein, wollte mir noch ein paar Zigaretten holen, rein in den Laden. Ich sage 10 Zigaretten, stecke sie ein. Da sehe ich schon durch die Schaufensterscheibe, dass draußen ein Schutzmann meine Nummer aufschreibt. Ich raus aus dem Laden und an den eigenen Wagen vorbeimarschiert, wie Napoleon, nach der Einnahme von Aspirin und habe das Polizeipräsidium angerufen. Ich sage, hören Sie mal, mir ist von der Hauptstraße mein Wagen gestohlen worden. Sagt er, welche Nummer? Ich sage, HDN 642. Sagt er, dann rufen Sie in einer Viertelstunde nochmal an. Ich rufe in einer Viertelstunde an, da sagt er, Mann, haben Sie ein Schwein gehabt. Nur stellen Sie sich bloß mal vor, diese unverschämten Spitzbuben. Nicht nur, dass Sie Ihren Wagen von der Hauptstraße gestohlen haben, jetzt haben Sie noch in einer Straße abgestellt, da ist Halteverbot. Da gehen Sie rasch mal hin, der Polizist steht noch daneben. Wissen Sie, warum die meisten Leute heute ein Auto haben? Soll ich Ihnen das mal sagen? Kommen Sie her. Weil es die Straßenbahnfahrscheine noch nicht auf Kredit gibt. Das ist es. Und was da rumguckt, heute Mittag eine Dame, Modell Osterei. Außen angemalt und innen hart gekocht. Die hatte den Führerschein wohl in der Tombola gewonnen als Trostpreis. Jedenfalls, sie würgte an der Ampel die Karre ab und kriegt sie nicht wieder in den Gang. Es wurde rot, gelb, grün, die Kiste stand immer noch. Wieder rot, wieder gelb, wieder grün, Kiste stand immer noch. Jetzt ging der Schutzmann hin und sagt, Fräulein, sagen Sie mal, ist denn keine Farbe dazwischen, die Ihnen gefällt? Auf einmal bekam die Batterie wohl neuen Rückenwind und bup, bup, bup, sprang die Kiste über die Kreuzung weg. Da sagt der Fräulein, das finde ich großartig, dass Sie ausgerechnet auf meiner Kreuzung auch noch reiten lernen. Nun wollen wir also gemeinsam hier den Gipfel der Fröhlichkeit erobern. Und Gipfelstürme sind ja die Helden unserer Tage. Da gibt es verschiedene Gipfel, zum Beispiel so ein Gipfel des Glückskinder. Da hatten wir ja letztes Jahr einen tollen Andrang. Denken Sie mal an die letzte Romanze von der kalassalen Sängerin. Mit ihrem Tankerkönig Dingsbums, Onassis. Also, der war ja erst verheiratet mit der Tina, aber dann kam die Kallas, die hat ja einen größeren Riecher, und er hatte sie. Also mir, er hatte sie ja ursprünglich mitgenommen als Schiffssirene und wollte sie ja Massen binden. Und dann hat sie auf seiner eigenen Yacht Yacht auf ihn gemacht, hat die Gefühlsantenne rausgestreckt und ging auf Horststation. Mit Schnorchel. Und wissen Sie, was die Kallas zu ihrer Freundin Gretchen Kelly gesagt hat, als sie mit der Yacht in Monte Carlo an Land gekommen sind? Nein? Kommen Sie her. Der Onassis hört gar nicht auf eine Yacht, der hört auf einen Schoner, was sie sagen. Naja, er ist ja schon in den Jahren, wo die Männer anfangen, Knoblauchperlen zu schlucken. Also, im sogenannten Metallalter, meine Damen, kennen Sie das Metallalter bei den Männern? Nein? Kommen Sie her. Da haben die Silber im Haar, Gold in den Zähnen und Blei in den Knien. Sehen Sie mal, also alles will zum Gipfel. Auch die Chinesen haben letzten Herbst einen Gipfel erreicht, und zwar den Gipfel der Frechheit. Die haben dort Tibet übergeschluckt, wo die Diabetiker herkommen. Ich weiß nicht, ob sie dort... Also Tibet ist das Dach der Welt und wird regiert von einem Lama. Also kein Lama mit zwei Höckern, dann wäre es ja ein Kamel. Ein Kamel kann ja nicht regieren. Ja, zumindest nicht in Asien. Darf ich Ihnen das erklären? Kommen Sie her. In Asien sitzen die Posten auf Kamelen und bei uns herrschen ganz andere Verhältnisse. Also... haben Sie es? Ja? Sondern wurde regiert von einem Dalai Lama, bis der Mann kam aus Rotchina mit dem Stiefelverleihgeschäft, der Schuhentleih. Also. Als dieser Schuhentleih kam, musste der Dalai Lama fliehen. Jetzt haben aber die Chinesen gleich wieder einen Lama mitgebracht, und zwar den Panchen Lama. Den kennen Sie doch, den Panchen Lama. Das ist der Schutzpatron der deutschen Weinhändler. Also jetzt kann man den Chinesen noch nicht mal die Meinung sagen. Spinat auf Chinesisch heißt Kukake. Ein Spitzbube heißt Langfink und der Polizist, den erwischt, heißt Langfingfang. Neulich war ja Ulbricht in Rotchina. Kennen Sie Ulbricht? Das ist der aus Sachsen und da hat er... dem Mann besucht, der die Soße erfunden hat, Mao Zedong. Und sagt auch, horche mal drauf, Genosse Mao Zedong. Na nu, sag mal, sind denn bei dir ja auch welche, die so dagegen sind? Naja, sagt der Tovarisch Spitzbart, ich habe hier 650 Millionen Chinesen. Das ist ja klar, dass da ein paar Gelbe zwischen sind, die nicht rot sind. Genosse Mao Zedong, wie viel sind denn bei dir wohl so dagegen? Das kann ich nicht genau sagen. Bei 650 Millionen prozentual gerechnet. Nee, also prozentual ist ein bisschen schwer. Ich meine stickeweise. Also, wie viel sind stickeweise bei dir dagegen? Ja, sagt er, 16 bis 17 Millionen werden schon dagegen sein. Sagt der Mensch, also genauso viel wie bei mir. Also, alles will zum Gipfel. Auch zum Gipfel des Ruhms. Denken Sie nur einmal an die letzte Berliner Spätheimkehrerin, Marlene Dietrich. Kennen Sie Marlene Dietrich? Das ist die Alterspräsidentin von der Sexepil-Gewerkschaft. Also, die Oma mit den schönsten Beinen der Welt. Wie macht sie es nur? Die muss doch die Beine nachts in den Eischrank hängen. Also, sie wollte sich vorige Woche nach 37 Jahren scheiden lassen. Da konnte die Scheidung nicht ausgesprochen werden. Wissen Sie warum? Kommen Sie her. Weil die Geburtsurkunde von Marlene Dietrich bei der Völkerschlacht von Leipzig verloren ging. aber sie hatte hier in Berlin eine treue Begleiterin, und zwar Hildegard Knef. Und das war eine Dankeskundgebung. Die Knef hat doch mal vor ein paar Jahren auf dem Broadway, auf Hochdeutsch Brotweg, also in der Bäckerstraße von New York, hat die doch... Also in der Brötchengasse, da hat die doch also ein Theaterstück gespielt, das hieß Die Seidenstrümpfe. Ich sollte ja damals mitspielen. Als Laufmasche. Ah. Wir konnten uns über die Richtung nicht einigen. Ich wollte ja schon immer hoch hinaus. Und oft zieht eine Laufmasche eine ganze Hochzeit nach sich. Und da ist Marlene Dietrich bei der Premiere auf die Bühne gegangen und hat die Knef umarmt und abgeküsst. Und das war für Amerika das Signal für einen Sensationserfolg. Somit hat Hildegard Knef die Herzen der Amerikaner nicht mit dem Schlüssel, sondern mit dem Dietrich geöffnet. Was? Die schönsten Gipfel aber, die können wir im Sommer wieder besuchen, sind die Gipfel von Bayern. Denn da unten ist was los. Die Bayern bieten den Leuten etwas. Also für jede Sorte Männer eine Sorte Bier und für die Junggesellen so eine Erfindung, das sogenannte Fenstern. Nun konsumieren. Da gibt es allerdings Frauen, die verlassen sich nicht auf das Fenstern. Ich kenne eine weibliche Dame. Das ist ein spätes Mädchen, schon 10 Jahre 29. Also die fährt... geht schon 15 Jahre lang mit ihrer eigenen Leiter nach Oberbayern. Und lässt das Fenster offen, bis sie Keuchhusten bekommen. Es kommt trotzdem keiner. Es verlässt sich heutzutage ein Mann auf den anderen. Ich kann es ja auch nicht allein schaffen. Sehen Sie mal, nun ist es auch... Nicht generell, ich war ja mal 4 Wochen in Garmisch-Gelsenkirchen, also bei mir hat sich kein Fenster aufgetan. Es ist mir unter uns gesagt, auch ein bisschen zu kompliziert, nachts im Dunkeln mit der Kletterei. Leute, ich sage mir, lieber ein paar Mark mehr ausgeben. Aber durch die Tür gehen. Meine Herren, da müssen wir Männer uns mit abfinden. Alles, was uns Spaß macht, ist entweder unmoralisch, zu teuer oder es macht fett. Man klettert ja nicht nur von Sprosse zu Sprosse, sondern auch von Sprössling zu... Schauen Sie mal, ich habe... Haben Sie es, ja? Ich habe neulich einer Frau eine Liebeserklärung gemacht. Sage, Kind, ich liebe dich, sagt sie, meinetwegen. Aber mach bitte kein Wesen daraus. Haben Sie es, ja? Jetzt geht's schon los. Den ersten Familienausflug habe ich heute Vormittag schon gesehen. Vater, Mutter, Sohn und Schwiegertochter. Mutti trug den Rucksack, Papa trug die Verantwortung und... Das junge Pärchen wollte sie etwas in den Mund sagen und auf einmal, husch, waren sie in einer dicken Eiche verschwunden. Papa, Mama latschen weiter, die unterhielten sie über den Lastenausgleich und... Erst nach 10 Minuten fiel ihnen auf, dass sich die Kinder im Walde verkrümelt hatten. Aber da hätten sie etwas hören können. Sah die Frau zu ihrem Mann, Willi, die Kinderchen sind ja nicht mehr da. Im dunklen Walde, ganz allein. Was werden die denn jetzt machen? Da sagt der Alte, was sollen die schon machen? Nachkommen. Also er schon... Kinder, so geht's doch nicht weiter. Gestern haben sie in Leipzig 3000 Schneider verhaftet. Wissen Sie warum? Weil sie in die Ostanzüge Westentaschen reingenäht hatten. Also... Wenn Sie in Berlin Zeitungen lesen würden, dann wäre Ihnen etwas aufgefallen. Ich meine jetzt nicht diese Heimkehrer-Annonce, Junggeselle mit eigenem Kochgeschirr sucht Dame mit passendem Haushalt. Oder Zwitter sucht Mann oder Frau zwecks späterer Heirat. Oder Mädchen vom Lande kann in Berlin zu Kindern kommen. Oder junger Mann sucht Vermögen mit etwas Frau. Oder Weihnachtsbaum, dreimal dran gesungen, billig abzugeben. weil doch nicht die Sachen im Briefkasten, was die Leute manchmal im Briefkasten wissen wollen. Das darf ja nicht wahr sein. Da fragt doch allen Ernstes ein normaler Mann an, der hat doch einen Triller unterm Pony. Lieber Briefkastenonkel, meine Frau bekommt jedes Jahr ein Kind. Was soll ich tun? Man kann ihm wohl sagen, was er lassen soll, ne? Da fragt ein Junggeselle an, lieber Briefkastenonkel, ich bin Untermieter. Darf ich in meinem Zimmer auf meiner Mandoline spielen? Hat er geantwortet, jawohl, aber die Mandoline muss um 22 Uhr... das Haus verlassen, also... Ja, ich weiß, was Sie hören wollen. So, ich bin kein Freund von vielen Worten und nur, meine Herrschaften, wenn Menschen nicht mehr lachen können, das ist ja die vorletzte Station vorm Sargdeckel. Ich habe es ja neulich mal erlebt. Stellen Sie vor der Tür stand der Portier mit seiner Frau, also mit seiner Portiere. Und jetzt hält draußen so ein Kabinenroller, so ein motorisierter Salzstreuer und heraus steigt ein Ehepaar mit einem Diener, also mit einem Bernardiner, so einer... Für sonntags, für 8 Personen ungefähr. Der Hund hatte einen Kopf wie ein breitgetretener Generaldirektor nach der Dividendenausschüttung. Der Hund. Herrchen sah anders aus. Der Mann war kein Apoll. Der hatte eine Stirn bis an den Hinterkopf. Er konnte sie mit einem Putzlappen kämmen. Das soll aber keine Spitze gegen die entharten Herren sein. Im Gegenteil, das Haar ist eine Sumpfpflanze und kann sich nur auf Wasserköpfen halten. Und außerdem, meine Damen, wenn oben schon die Gletscher leuchten, kann im Tal noch Frühling sein. Aber... Haben Sie es, ja? Also... Er erinnerte mich an Tell. Nicht an Wilhelm Tell aus der Schweiz, es war ein anderer Tell. Und zwar ein Trottel. Und jetzt saßen die... genau vor der Bühne... Und der Mann fing an zu schnarchen. Nichts gegen das Schnarchen, das ist ja Beamtenmusik. Aber man steht hier oben und sieht den ganzen Nachmittag nur dieses eine einzige dusselige Gesicht. Diese Geniebremse, die nicht lacht. Und da machen wir uns Sorgen. Vielleicht ist er krank, vielleicht hat er die Staupe oder vielleicht... Vielleicht ist es ein Feuerwehrmann aus Spandau und hat heute Nachmittag eine Sechsbombe entschärft und der Zünder war schon eingerostet. Oder vielleicht ist er Vater geworden und seine Frau weiß noch nichts davon. Das überlegen Sie mal, sie hat sich einen Regenschirm gewünscht und er kommt mit dem Knirps nach Hause. Also ja schon. Lachen Sie ja vorne nicht so laut, Sie stören die Herrschaften da drüben beim Nachdenken. Also. Nein. Hier im Titania-Palast, da sind Sie der König und wir freuen uns, dass wir ein paar Könige haben, denn die Könige, auf auswärts auch King genannt, sterben aus. Den einzigen King, den wir noch haben, ist das Smoking. An sich ist es schade. Auch die Könige haben ja etwas geleistet. Friedrich der Große, im Volksmund der alte Fritz genannt, hat 1744 in Preußen die Kartoffeln eingeführt. Das haben wir schon wieder vergessen, aber da sind sogar die Franzosen dankbarer. Die nennen noch heute ihre Bratkartoffeln zu Ehren des alten Fritz vom Fritz. Lachen Sie nur, ich weiß wohl, dass es Pommes Frites gesprochen wird. Sind ja meine Lieblingsspeisen, Pommes Frites und Ragout Fine. So, Herr Schaffen, ich bin kein Freund von vielen Worten. Wir kommen nun zur nächsten Überraschung dieses angebrochenen Vormittags. Und nun wird's ernst. Der Spaß ist vorbei. Überraschenderweise hat sich der Kleindeutsche Rundfunk in der 5. Nachmittagsstunde bereit erklärt, eine Rundfunkreportage von dieser Veranstaltung im Titania-Palast in seine heutige Sendefolge aufzunehmen. Sie alle werden hoffentlich wissen, welch eine ungeheure kulturelle Verantwortung Sie damit den 14 Millionen Rundfunkhörern im RVD, also im Rest von Deutschland, gegenüber übernommen haben. Ich kann das nicht alleine machen, sondern bedarf dazu Ihrer aller Mitwirkung. Wenn ich zum Beispiel während der Sendung in dieses Mikrofon spreche, das ist ja jetzt noch nicht eingeschaltet, das sehen Sie ja. Wenn ich da reinspreche, Freude und Jubel herrschen im Hause, das ist Ihr Stichwort, da dürfen Sie ja nicht sitzen wie eine Musterkollektion eingeschlafener Füße. Oder wie Generalvertreter für Eisbeine, sondern dann müssen Sie schreien. Da müssen Sie jubeln. Wie soll ich Ihnen das mal erklären? Kommen Sie mal hier. Als ob jetzt die Nachricht durchkäme, dass morgen früh der eiserne Vorhang verschrottet wird. Können Sie sich das vorstellen? Oder als ob Sie alle 6 Richtige im Zahlenlotto haben, ja? Dann wollen wir es mal versuchen. Also eine kleine Generalprobe. Brust raus, meine Damen. Soweit der Vorrat reicht, also. Wir haben alle mal klein angefangen. Also es ist ja noch nicht eingeschaltet. Bitte blamieren Sie Berlin nicht. Freude und Jubel herrschen im Hause. So, meine süßen, goldigen Damen, jetzt sind Sie ganz allein an der Reihe. Wenn ich nachher während der Sendung in dieses Mikrofon spreche, ist ja jetzt noch nicht eingeschaltet, silbernes Frauenlachen perlt durch die festlichen Räume, dann lachen Sie einmal schön, ja? Also, meine Damen, zeigen Sie Ihre Zähnchen, auch wenn Sie noch nicht bezahlt sind. Passen Sie auf, also, Achtung, Generalprobe, es ist ja noch nicht eingeschaltet. Silbernes Frauenlachen perlt durch die festlichen Räume. Meine Damen, Sie dürfen doch nicht nach innen lachen. Sie, das ist so gefährlich. Bitte treiben Sie doch mit Ihrer Gesundheit keinen Schindluder. Ich will es Ihnen medizinisch erklären, so viel Zeit haben wir noch. Es hat mir ein Arzt gesagt, ein ganz berühmter Arzt hat einen eigenen Friedhof. Also passen Sie auf, wenn ein Mensch zum Lachen gereizt wird, so versetzt er dadurch ganz automatisch sein Zwerchfell in Schwingungen. Und durch diese Schwingungen entsteht jetzt im Körper Pressluft. Ja. Und nun gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder Sie lachen nun und die Luft entweicht auf anständig, also natürlichem Wege, verstehen Sie? Oder Sie schlucken und das hält kein Mensch aus. Also noch einmal, meine Damen, es ist ja noch nicht eingeschaltet. Silbernes Frauenlachen perlt durch die festlichen Räume. Das ist ja die reinste Hühnerhof-Imitation. Männer, Kameraden, jetzt wollen wir den Frauen einmal zeigen, wie das ist, wenn wir Männer in die Sprottenkiste brüllen. Meine Damen, jetzt können Sie einmal eine Scheibe abschneiden. Kameraden, verlasst mich nicht. Männer, unser Stichwort heißt, Männer prosten sich zu. Aber bei dem Prost müssen die Stuhlreihen umfallen. Also, es geht um unsere Ehre, es ist ja noch nicht eingeschaltet. Meine Damen, halten sich fest, sonst fliegen Sie vom Stuhl. Achtung, meine Herren, Generalprobe. Männer prosten sich zu! Na? Übrigens habe ich mich ja gestern Nachmittag furchtbar getäuscht. Ich habe gedacht, Sophia Loren saß dort hinten in der 4. Reihe. Ich winke herüber. Sie waren es aber nicht. Der Scheinwerfer hat mich irritiert. Wissen Sie, wer es war? Es waren 2 nebeneinander sitzende Glatzköpfe. Pass auf, erstmal. Das nächste Stichwort heißt, und der Wind heult ums Haus. Achtung, Luft holen, es ist noch nicht eingeschaltet. Und der Wind heult ums Haus. Na, das waren schon mehr Zwiebelstürme. Also, Herr Schaffner, noch etwas. Wenn ich am Schluss der Sendung sage, das brauchen wir nicht zu proben in Berlin, soeben formiert sich ganz Berlin zu einem nervenzerfetzenden Dschungelwalzer, dann tun Sie mir einen Gefallen. Gucken Sie nicht lange, haken Sie den Nachbarn oder die Nachbarin unter. Und wenn es durch Zufall die eigene Frau sein sollte, dann haben Sie Pech gehabt. Also unterhaken. Nach den Klängen unseres Orchesters Hans Karbe, hinein in die Bäume, der Wald wird gefegt. Also, es geht los. Kleindeutscher Rundfunk, mit den 3 angeschlossenen B-Sendern, Bonn, Berlin und Barcelona. Sie hörten soeben die Übertragung aus dem Steglitzer Staatstheater, die eiskalte Hand am warmen Hinterkopf des Bahnwärters. Die Sendung ist beendet, liebe Funkfreunde, hört ein Wort zum Tage. Wer lügt, der stiehlt und sieht dazu, dass er weiterkommt. Zunächst eine kurze Programmvorschau. Der Vortrag von Professor Dr. Max Schnippe-Dillerich über das Thema, wie schütze ich mich gegen Grippe, fällt aus, da der Redner an Grippe erkrankt ist. Er spricht dafür Professor Nuttnert über das Thema, sind Gallensteine als Familienschmuck zu betrachten. Im Anschluss daran einen Vortrag von Professor Lamour aus Paris über das Thema, haben Eierbecher als Büstenhalter eine Zukunft. Wir schalten uns jetzt ein in die Dauerwelle des kleinen deutschen Rundfunks. Sender Berlin, angeschlossen die Riechwelle nach Afrika, der Wurstpellensender Witzleben und Radioclub die Pernambuco. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir befinden uns hier im Titania-Palast in Steglitz, im schönsten Musentempel von West-Berlin, mit wunderbaren Freskenmalereien an den Wänden. Nackte Engel halten das marmorne Deckengewölbe. Der Berliner Baustil hat hier wahre Triumphe gefeiert. In weichen Plüschsesseln hocken die Berliner Ruinenwächter. Damen in rauschender Seide, Herren in Frack- und Schlosseranzügen. Also, ich nähere mich jetzt mit meinem Mikrofon den tobenden und rasenden Berlinern. Freude und Jubel herrscht im Hause. Silbernes Frauenlachen perlt durch die festliche. Männer prosten sich zu. Und der Wind heult ums Haus. Auf der von 127 Scheinwerfern magisch erleuchteten Bühne erscheint soeben von tosendem Beifall umbrandet der Vortragskünstler August Nuttnert. Verehrte Damen und Herren, ich bringe Ihnen ein lyrisches Frühlingsgedicht, betitelt Der Frühling naht. Man achte besonders auf die Naht. Ein Jüngling sprach bei festes Glanz, Mariechen, schenke dich mir ganz. Nie, rief sie, würde ich das wagen, was würde meine Mutti sagen? Oh, sie sind ja ein ganz Schlimmer, wenn meine Unschuld ich verlöre. Und dann habe ich auch immer so ein bisschen Kopfweh hinterher. Also, verschiedene Damen lachen nicht, aber die können sich nicht mehr daran erinnern. Ja, also, etwas Leichteres. Mütterliche Sparsamkeit. An einen Schalter, der Zug wartet schon, stürzt eine Mutter mit ihrem Sohn. Bitte, Herr Schaffner, seien Sie so nett, zwei und für den Jungen ein Kinderbillett. Der Schaffner sieht sich den Jungen an. Ja, ich weiß nicht, ob ich das machen kann. Der hat ja schon lange Hosen an. Ach, auf die Länge der Hosen kommt es ja an. Na, das ist ja nett. Dann geben Sie mir mal auch noch ein Kinderbillett. Und die alte Großmutter stand daneben. Och, dann brauchen Sie mir gar keins geben. So, damit Sie aber nun nicht den Eindruck mit nach Hause nehmen, dass mein Kopf nur zum Haarschneiden da ist, bringe ich Ihnen zum Abschluss dieser literarischen Feierstunde noch ein künstlerisch wertvolles Gedicht. Ich möchte Sie bitten, den nötigen sittlichen Ernst hierfür aufbringen zu wollen, nicht nur ein Dichter kann sich blamieren, sondern auch das Publikum. Die Zigarre. Zur Mutter kommt das Töchterlein, sie ist ein Jahr verfreit jetzt. Und anstatt von Herzen froh zu sein, da kommt das Kind und schreit jetzt, Mutti, was der Adolf ist, mein Mann, dem ich mein Herz verschrieb, guck mich seit Wochen nicht mehr an und ich hab ihn doch so lieb. Sei ruhig, spricht die Mutter. Kind, blick du fröhlich nach den Sternen, wenn der nicht weiß, was Pflichten sind. Ich begleite dich geschwind, dann soll er's heut noch lernen. In Zimmer treten und die zwei, gleich spricht die Mutter ohne Zieren. Was ist das für eine Lümmelei? Es fällt mir langsam auf die Nieren. Du küsst deine Frau nicht mehr, selbst in der Dämmerstunde weint sich bei mir die Augen leer. Och, ihr Männer, ihr seid Hunde. Da spricht der Adolf Messerscharf, du hast dir das Rezept verschrieben. Wenn ich nicht mehr rauchen darf, habe ich auch keine Lust zum Lieben. Doch wenn ich den Zigarrenrauch in blaue Ringe form, da wird mein Herz zum Rosenstrauch und die Sehnsucht stärkt es ganz enorm. Ja, wenn das so ist, meine Güte, hört man die Mutter fauchen. Gerda, 10 Zigarren in der Tüte, dein Adolf, der muss rauchen. Halt, bring einen Kasten Edelschnitt, die Tüte ist so schnell verbraucht. Und dann bringst du noch eine Kiste für den Papa mit, der hat auch schon lange nicht geraucht. Verdunkelt sich vor den Zuschauern. Dagegen jedes jetzt im Saale, zieh mich auch her. Ein ganzes Jahr lang zurückgedrängtes Temperament der Berliner lässt sich jetzt nicht mehr verleugnen. Soeben formiert sich das ganze Haus zu einem nervenzerfetzenden Schunkelwalzer. Nach den Klängen unseres Orchesters Hans Karbe wucht und tobt der ganze Saal. Aufstehen und jeder seinen Nachbarn oder die Nachbarin recht herzhaft an die Ohrzipfel fassen. Nur die 100-Jährigen dürfen sitzen bleiben. Hoch! Hinlegen, der Arzt kommt. Kinder, ich muss euch ein Geständnis machen. Ich habe in meinem Leben schon viele Menschen kennengelernt. Aber sowas Verrücktes wie euch habe ich überhaupt nicht.